أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا الصلاة هيا الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ليبي جشفستا الله سبحانه وتعالى وانت بروفيس صلى الله عليه وسلم أتسيل لنس im Koran Geschichten die nicht dazu da sind um zu sagen, ach, wie toll ist das dann, wie schön ist das dann, diese Geschichte hat mich gefreut, diese Geschichte ist eine schöne Geschichte. Das sind Geschichten, wahre Geschichten, aus denen wir Lektionen und Lehren ziehen sollen. Geschichten, und besonders drei Geschichten, ragen hervor im Koran. Die Geschichte von Yusuf a.s., die Geschichte von Musa a.s. und die Geschichte von Ibrahim al-Khalil a.s. Diese Geschichten sind nicht einfach dazu da, damit wir sagen, was für schöne Geschichten sind das, was für tolle Geschichten sind das. Oh, diese Geschichte hat mein Herz berührt. Oh, diese Geschichte hat mir gut getan. Und diese Geschichten sind nicht dazu da, um einfach nur erzählt zu werden. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns diese Geschichten, auf das wir daraus Lehren ziehen. Er erzählt uns diese Geschichten, aus das wir daraus lernen, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, lies ihnen die Geschichte vor. Und am Ende sagt er, und wahrlich darin sind Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, für diejenigen, die nachdenken, für diejenigen, die darüber nachdenken wollen, subhanallah. Und heute möchte ich euch die Geschichte oder einen Teil der Geschichte von Ibrahim a.s. mit euch teilen und euch zeigen, was für Lehren man von dieser Geschichte nehmen kann. Und wir versuchen, inshallah, einen Weg der Da'wah und einen Nutzen daraus zu ziehen. Meine lieben Geschwister, es gibt drei Wege der Da'wah. Es gibt Arten, Methodiken, verschiedene, aber es gibt drei Wege der Da'wah. Das eine ist der Weg des Herzens. Ich mache Da'wah, wenn ich das Herz anspreche. Das zweite ist der Weg des Handelns, indem ich etwas handle, indem ich etwas tue, indem ich etwas bewege, ist eine Art der Da'wah. Und die dritte Art ist die Art des Verstandes, indem ich die Leute dazu bringe, ihren Verstand einzusetzen, indem ich sie zum Nachdenken bringe. Schauen wir mal, was Ibrahim a.s. gemacht hat und ob wir diese Arten von Da'wah und ob wir da finden und ob wir daraus Lehre ziehen können, subhanallah. Erstmal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Qu anfusakum wa ahlikum. Rettet euch selbst und dann eure Familien. Schauen wir, was hat Ibrahim a.s. gemacht. Als erstes hat er Da'wah mit sich selbst gemacht. Als er sein Volk sah, als er sah, dass sie die Götzen anbeteten, hat er gesagt, Das kann nicht sein, dass ihr etwas anbetet, das nicht hört, das nicht seht. Das stimmt nicht. Ihr seid ein irregegangenes Volk. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht. Er hat sich Gedanken darüber gemacht. Er hat nicht einfach das angenommen, was zu ihm kam, sondern er hat gesagt, das kann nicht sein, diese Wahrheit, Steine und Götzen, die nicht sprechen, die wir selber herstellen, die können nicht unsere Götter sein. Also hat er angefangen, nach der Wahrheit zu suchen. Und wer nach der Wahrheit sucht, Allah subhanahu wa ta'ala leitet ihn den rechten Weg. So hat er gesagt, und sie hatten einen Stern, den sie anbeteten, der war groß und mächtig. Und sie haben gesagt, und Ibrahim a.s. hat gesagt, ah, dieser Stern, dieser Himmelskörper, er ist mein Herr. Aber als dieser vergangen ist, was hat er gesagt? Ich liebe nicht die Vorübergehenden. Ich liebe nicht das, was vorübergeht. Es kann nicht sein, dass ich einen Herr habe, der ist manchmal da und manchmal ist er nicht da. Funktioniert nicht. Als er weg war, kam der Mond, hat er den Mond gesehen. Er sagt, ah, das ist schön. Dieser Mond, das ist mein Herr. Aber als der Mond auch wegging, hat er gesagt, ich liebe nicht die weggehen. Das kann nicht sein, dass ein Herr da ist und dann ist er nicht da. Wenn mir etwas passiert, wenn mir etwas zustört, kann ich nur in der Nacht anrufen, am Tage ist er nicht für mich da. Kann nicht sein. Als dann die Sonne aufging am nächsten Tag, hat er gesagt, das ist mein Herr. Der ist größer, das ist gewaltiger, das ist mein Herr. Subhanallah. Und als die Sonne dann auch unterging, hat er gesagt, das kann nicht sein, dass mein Herr untergeht. Wenn mich Allah nicht recht leitet, dann werde ich in die Irre gehen. Das kann nicht sein, dass das mein Herr ist. Und als er dann gesehen hat, dass die Sonne untergeht, sagt er, als sie aber unterging, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O mein Volk, ich sage mich ja von dem los, was ihr beigesellt. Ich wende mich mein Gesicht dem zu, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, als Anhänger des rechten Glaubens, und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Subhanallah. Er hat mit sich selbst Da'a gemacht. Was hat er gemacht? Er hat versucht, sein Herz anzuwenden, und er hat das mit Verstand angegangen. Er hat mit sich selbst Da'wa mit seinem Verstand gemacht, subhanallah. Er hat darüber nachgedacht und gesagt, es kann nicht sein, dass ich einen Herr habe, der kommt und geht. Der ist zwar größer und klein, der ist zwar gewaltig, ich kann ihn nicht erreichen, aber er kommt und geht, das funktioniert nicht. Es muss jemand sein, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, der die Himmel, die Sonne, den Mond, alles erschaffen hat, größer als alles andere, der immer da ist, der immer für mich da ist, subhanallah. Als er das erkannt hat, hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet und hat ihn entsandt mit der Botschaft, subhanallah. Was hat er als nächstes gemacht? Wa ahlikum. Dann ist er zu seiner Familie gegangen. Wen hat er? Seinen Vater. Azar. Und wir kennen alle die Geschichte. Und er hat mit Sanftheit, mit Sanftmut, mit Milde geredet mit seinem Vater. Er sagt, ja, Abati. Ja, Abati ist sowas wie mein Väterchen, mein lieber Vater, auf eine schönste Art und Weise. Auf Deutsch klingt das vielleicht nicht so, aber in anderen Sprachen kann man das nachmachen. Ja, Abati, oh mein Väterchen. Ist ihm hingegangen und wollte ihm das jetzt, was er offenbart hat, das, was er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, wollte er mit ihm teilen, weil er sein Liebster, sein nächster Liebster ist. Er und dann sein Vater, seine Mutter, seine Nächsten. Zuerst die und dann die anderen. Er sagte, oh mein lieber Vater, dienst du dem, was nicht hört, was nicht sieht und dir nichts nützt? Er bringt ihn zum Nachdenken, aber mit Sanftmut, mit Milde. Er sagt, oh mein Vater, dienst du etwa dem, der nicht hören kann, wenn du ihn anrufst, wenn du bittest? Der hört dich nicht. Ja? Du sagst, oh so und so, gib mir das, der hört dich nicht. Oder er sieht dich nicht, wenn du vor ihm hinfallen würdest, der sieht dich nicht, weil er Stein ist. Und er nützt dir nichts, wenn du ihn anrufst, subhanallah. Er sagt, oh mein Väterchen, gewiss zu mir ist gekommen, was zu dir nicht gekommen ist vom Wissen. Schaut mal, er sagt nicht, du bist Jahil, du hast keine Ahnung, du weißt von gar nichts, ich weiß alles, ich habe die Offenbarung bekommen. Er sagt, nein, mein Väterchen, guck mal, ich habe vielleicht von etwas ein bisschen Wissen bekommen, was nicht zu dir gekommen ist. Er sagt, folge mir. Dann zeige ich dir den richtigen Weg. Dann zeige ich dir, was die Wahrheit ist. Er sagte weiter, oh mein Väterchen, diene nicht dem Satan. Er sagt, denn das, was du tust, weil damals war auch bekannt, die hatten Götter und die hatten Satane. Und er hat gesagt, diene nicht dem Satan. Diene nicht dem Satan, denn was du tust, ist dem Satan dienen. Subhanallah. Er sagt, der Satan ist gegen den Alabama widerspenstig gewesen. Subhanallah. Er sagt, der Satan war gegen den Gott, gegen den einzigen Gott widerspenstig. Er hat nicht auf ihn gehört. Also diene ihm nicht. Und immer wieder, oh Väterchen, mit Sanftmut und mit Verstand. Und jetzt, oh mein Väterchen, oh mein lieber Vater, er sagt, ich fürchte, dass dich die Strafe vom Alabama trifft und dass du ein Volksmann vom Satan wirst. Er sagt, ich habe Angst um dich, Vater. Er redet mit Liebe und mit Milde. Er sagt, mein Vater, ich habe Angst, dass du in dich irre gehst, dass wenn du so weitermachst, dass der Satan dich in die Klauen kriegt. Er redet mit Sanftmut, mit Liebe, subhanallah. Selbst als sein Vater ihm antwortet, nach dieser Predigt, dass dein Vater ihm zugehört hat, Selbst als sein Vater schroff und hart gegenüber ihm war und sagte, verschmähst du meine Götter, o Ibrahim? Verschmähst du meine Götter, o Ibrahim? Wenn du nicht aufhörst, dann werden wir dich ganz gewiss steinigen. Subhanallah. Sag, wenn du nicht aufhörst, dann werde ich dich ganz gewiss steinigen. Was ist das für eine Drohung? Subhanallah. Er sagt, wenn du nicht aufhörst. Er sagt ihm mit schönen Worten und schönen Sachen, wenn du nicht aufhörst, sagt dann der Vater, werde ich dich steinigen. Sag, lass mich in Ruhe, geh weg von mir, lass mich jetzt eine Zeit lang in Ruhe. Und als er rausging, was hat er gemacht? Was hat Ibrahim a.s. gemacht? Hat er so reagiert, wie heute manche Geschwister reagieren? Ha? Wie kannst du nur, du Jahil, du Kafir, du... Ha? Und von vorne bis ein Munafiq, alles mögliche. Bloß weil dein Vater nicht beim ersten Anruf gehört hat, tust du ihn beleidigen, tust du ihn beschimpfen? Ist das die Art von Dawah? Schaut mal, wie Ibrahim a.s. reagiert hat. Schaut mal mit Sanftmut. Subhanallah, er hat gesagt, Salamun alaik. Er hat gesagt, Friede sei auf dir, mein Vater. Friede sei auf dir. Er beschimpft, er sagt, ich werde dich steinigen. Er sagt, Friede sei auf dir. Er sagt, ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. Gewiss, zu mir ist mein Herr entgegengekommen. Subhanallah. Wenn du weißt, du bist rechtschaffen, du bist aufrichtig, du betest, du fast gibst dir Mühe und du merkst, deine Bittgebete werden gehört, subhanallah. Und er sagt, ich werde um Allah für dich um Vergebung bitten, dass er dir verzeiht, dass er dich recht leitet. Schaut mal, so ist Ibrahim a.s. Er zeigt uns, er lehrt uns, wie wir Da'wah machen. Wie wir das machen. Erstmal macht er mit sich selbst Da'wah. Ja? Dann kommt das Wissen zu ihm und dann gibt er das weiter an seine Familie und mit Sanft, mit Zartheit. Ja? Besonders gegenüber den Familienmitgliedern, subhanallah. Besonders zu denen, die sturköpfig und hartnäckig sind. Wir kennen das alle, wenn du zu deinem Vater hingehst und du sagst ihm so und so und so. Dann sagt er, was willst du mir erzählen? Ich habe deine Windeln gewechselt, als du noch klein warst. Du hast noch Pipi gemacht und ich war da. Was willst du mir erzählen? Ich bin der Ältere und du bist der Kleinere. Du kannst mir nichts erzählen. Trotzdem mit Sanftmut. Gerade zu diesen Leuten. Denn wenn du gegenüber Härte mit Sanftmut kommst, die Härte, die wird sanft, inshallah. So zeigt uns Ibrahim a.s., wie er Da'wah macht. Nachdem er seinen Vater beendet hat, geht er weiter zu dem Volk, zu seinem Volk. Er hat seinen Vater aufgerufen und der Rest überlässt er Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt geht er zu seinem Volk und ruft ihn an. Als er dann zu seinem Vater und seinem Volk sagte, wem dient ihr da? Wollt ihr außer Allah falsche Götter haben? Was denkt ihr denn über einen Herrn der Welten? Er sagt, wem dient ihr da? Denkt ihr doch mal nach. Ja? Wollt ihr neben ihm andere Götter haben? Er sagt zu ihnen, was sind das für Bildwerke, deren Andacht ihr euch hergibt? Was sind das, was ihr Götzen, was ihr selber gemacht habt? Und dann sagen sie, wir haben schon unsere Väter vorher gefunden, dass sie ihnen dienten. Er sagt, was ist das überhaupt, diese Götzen? Was habt ihr überhaupt da gemacht? Er sagt, ja, die haben wir schon gefunden, als wir schon da waren. Ja, als wir geboren waren, waren die schon da und unsere Väter haben das gemacht, was wir heute machen. Das, was sie schon immer sagten. Er sagte, ihr und eure Väter, ihr befindet euch im deutlichen Irrtum. Ja, das, was ihr macht, ist falsch. Das kann doch nicht wahr sein. Dann sagen sie, und er ist jung, ihr müsst ihr verstehen, er ist nicht 30, 40. Manche Gelehrten sagen, er ist 8, 11, 13, 15 maximal. Ha, in diesem jungen Alter, subhanallah, in diesem jungen Alter, sag, was macht ihr da? Und dann deswegen sagen sie zu ihm, bringst du uns die Wahrheit oder willst du damit spielen? Sag, ja, Ibrahim, das ist kein Spiel, das sind unsere Götter. Du kannst nicht einfach, entweder bringst du uns die Wahrheit oder du kannst mit diesen Sachen nicht spielen, subhanallah. Er sagte, nein, vielmehr ist euer Herr, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Subhanallah, er sagt, euer Herr ist nicht das, was ihr selber erschaffen habt, sondern das, derjenige, der euch und die Himmel und die Erde erschaffen hat. Und ich gehöre zu denjenigen, die darüber Zeugnis ablegen. Subhanallah. Dann, was passiert? Sein Volk streitet mit ihm. Er sagt, sein Volk stritt mit ihm. Und er sagte, wollt ihr mit mir über Allah streiten, wo er mich doch schon recht geleitet hat? Ich fürchte nicht, was ihr ihm beigesellt, außer was Allah will. Mein Herr umfasst alles mit seinem Wissen. Bedenkt ihr denn nicht, wie soll ich fürchten, was ihr ihm beigesellt? Warum soll ich das fürchten, diese Götzen, dass ihr ihm beigesellt? Und ihr fürchtet euch nicht mal, dass ihr ihm etwas beigesellt. Subhanallah. Ihr fürchtet nicht mal Allah, dass ihr ihm etwas beigesellt hat. Worüber er kein Ermächtnis, keine Erlaubnis heruntergesandt hat. Subhanallah. Dann sagt Allah, subhanallah, da kehrten sie ihm den Rücken zu. Dann sagt er, bei Allah, ich werde ganz gewiss gegen eure Götzen eine List anwenden, nachdem ihr mir den Rücken zugekehrt habt. Das haben einige von ihnen gehört. Und dann am Tag Yawmuz Zina, am Tag des Festes, des Festes, sind die Leute rausgegangen. Die haben gesagt, ja, Ibrahim, komm, heute ist Zeit, heute machen wir Spaß, heute ist der Tag des Festes bei uns, Eid, Bayram, machen wir Spaß und so gehen wir raus. Da sagt er, inni saqim, er sagt, ich bin krank, ich kann nicht rausgehen. Er sagt, ich gehe nicht mit euch raus. Und als sie gegangen sind, rausgehen, weil die waren viele, sind in einen Ort gegangen, haben dort gefeiert, da, nun schlich er sich zu ihren Göttern. Ja, zu ihren Götzen, sagte, wollt ihr denn nicht essen? Und er weiß, dass sie nicht essen. Ja, wollt ihr denn nicht essen? Was ist mit euch, dass ihr nicht redet? Schaut mal, er zeigt sich selbst nochmal beweisend, subhanallah, aber auch als Lehre für uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala das hier aufgezeichnet hat. Was ist mit euch, dass ihr nicht redet? Und die hatten die Leute, weil die Leute sie anrufen und sie gehört als Götter neben. Götter, die ruft man an und sie hören. Sagt, wollt ihr denn nicht essen? Und sie haben immer geschlachtet und Essen gebracht für die Götzen. Und als sie dann weggegangen sind, sind Schayatine gekommen, haben dieses Essen genommen und die Leute haben gedacht, die Götzen haben das gegessen. Subhanallah. Sagt, was ist los? Ich bin jetzt da. Komm, wollt ihr nicht essen? Was ist mit euch? Könnt ihr nicht reden? Und als er natürlich diese Sache bestätigt hat, wandte er sich und schlug mit der Rechten ein. Da schlug er sie in Stücke, außer den Großen von ihnen, auf dass sie sich an ihn wenden mögen. Er hat alle zerstört, außer den Größten von ihnen. Und mit einem Hackebeil. Und dieses Hackebeil hat er dann bei dem Großen reingesteckt. Schaut mal, er hätte doch alle zerstören können. Heutzutage gibt es auch Brüder, die sagen, wir müssen alles kaputt machen. Alles, was einem Götzen ähnlich ist, alles kaputt machen. Aber er wollte die Leute an ihren Verstand appellieren. Was hat er hier gemacht? Dawa mit der Hand, mit den Fühlen, mit Handlung hat er gemacht. Der Prophet sagt, wenn du kannst, dann ändere das mit deiner Hand. Und er hat mit seiner Hand gemacht. Und gleichzeitig hat er Dawa gemacht. Er sagt, den lasse ich übrig, damit ich die zum Nachdenken bringe. Damit die mal sehen, was los ist, was sie da überhaupt anbeten. Ja, und sie kommen vom Tag zurück, von der Feier zurück und sie sind fröhlich. Und das Erste, was sie machen, wenn sie kommen, gehen natürlich zu ihren Göttern. Und sie gehen zu ihren Göttern und sie finden ihre Götter zerstört. Und sie sagen, wer hat dies mit unseren Göttern getan? Er gehört wahrlich zu den Ungerechten. Ein Gott, der zerstört wird? Ein Gott, der vernichtet wird? Ja, derjenige, der diesen Gott vernichtet, der ist wohl stärker als dieser Gott und hat es mehr Recht, angebetet zu werden, oder? Subhanallah. Die sind so blind gewesen. Sie sagten, einer von ihnen sagte, ein Jüngling haben wir gehört. Er hat über sie schlecht geredet. Ja, sein Name ist, man nennt ihn Ibrahim. Sie sagten, so bringt ihn hier vor den Augen der Menschen, auf dass sie überzeugen mögen. Haben sie ihn gebracht. Da kamen sie auf ihn zugeeilt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie sagten zu ihm, hast du dies mit unseren Göttern getan, o Ibrahim? Warst du das mit unseren Göttern? Dann sagt er, ja, er will sie auferwecken. Er sagte, nein, vielmehr hat das dieser Große getan. Fragt sie doch, wenn sie reden können. Fragt sie doch, wenn sie reden können. Der hat doch das Hackebeil in der Hand. Der wollte doch, der war der Größte, hatte keine Lust mehr gehabt, dass ihr andere neben ihm angebetet. Der hat alle platt gemacht, als ihr wart, sodass ihr zurückkommt und nur noch ihn alleine anbetet. Fragt ihn doch. Er hat doch das, wieso ich? Ich war gerade am Spielen. Ich war gerade gar nicht da. Er hat doch das Teil in der Hand. Wieso fragt er ihn nicht? Da kamen sie wieder zu sich, haben sich gerafft. Sagt, fragt sie doch, wenn sie reden können. Haben sich gerafft und haben sich gegenseitig angeschaut und gesagt, ihr seid ja die Ungerechten, einander. Ihr seid ja ungerecht. Und darauf merkten sie eine Kehrtwendung und sagten, du weißt doch, dass sie nicht reden können. Subhanallah. Du weißt doch, dass sie nicht reden können. Und dann sagte er, dient ihr denn anstatt Allahs dem, was euch nicht nützt und was euch nicht schadet? Dient ihr, der nutzt diese Situation. Er hat sie jetzt in eine Situation gebracht, wo sie sich raffen. Diese perplexe Situation. Oh. Und diese Situation hat er ausgenutzt, um Dawa zu machen. Er sagt, dient ihr niemanden außer Allah, der euch nicht nützt, der euch nicht schadet? Wie könnt ihr dem dienen, was ihr selbst erbaut habt, wodurch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat? Allah hat doch euch erschaffen. Und das, was ihr tut, die Gegenstände, Steine und Bäume und Himmel, er hat doch das erschaffen. Denkt ihr nicht drüber nach? Schande über euch, dass ihr anstatt Allah dient, dass ihr dem dient außer Allah. Begreift ihr denn nicht? Subhanallah. Und gerade als sie das fast begriffen hatten, gerade als sie zu sich kamen und sich sagen wollten, ja, du hast recht, ja, was passiert? Ein Shaitan kommt, ja, und ruft, er wirft ihn ins Feuer, er baut für ihn einen Feuerbrand, wirft ihn in Jahim und sagen sie, ja, verbrennt ihn, helft euren Göttern, wenn ihr etwas tun wollt. Subhanallah. Subhanallah, das ist die Antwort darauf, das ist die Antwort des Volkes, sie sagen, tötet ihn oder verbrennt ihn. Subhanallah. Und was ist das für eine Verbrennung gewesen? Das ist auch eine Sache der Da'wah. Wenn du Wissen hast Und du wurdest recht geleitet. Und du hast die Leute darauf aufgerufen. Dann musst du geduldig sein mit dem, was dir passiert, liebe Geschwister. Musst du geduldig sein und ertragen. Subhanallah. Und Ibrahim a.s. hat natürlich kein bisschen Furcht gehabt. Sie haben gesagt, wirf ihn ins Feuer. Und sie haben einen Feuerbrand gemacht, meine lieben Geschwister. Das Feuer war so groß, so gewaltig. Sie haben es Al-Jahim genannt, einen riesen Feuerbrand genannt. Dass wenn ein Vogel drüber geflogen ist, der ist runtergefallen. Das sagen die Mufassirin. Wenn ein Vogel drüber geflogen ist, da ist er von der Hitze runtergefallen. Und die konnten nicht in die Nähe kommen. Die haben nur noch von Weitem so Holz reingeschmissen, weil er so gewaltig war. Und als sie Ibrahim packen wollten und reinschmeißen wollten, sie konnten nicht. Dann sind sie gegangen, haben ein Katapult genommen, ihn da festgebunden. Und Subhanallah, schaut mal, die wollen ihn sowieso ins Feuer schmeißen und sie binden noch die Arme und die Füße fest. Warum bindest du ihn noch fest? Schmeißen doch sowieso ins Feuer. Aber weil der Shaitan hat ihren Verstand so geblendet, sodass er richtig, wirklich, dass er nicht abhaut vom Feuer. Dieses Feuer war so gewaltig, dass wenn nur Vögel drüber fliegen, sofort sterben, Subhanallah. Außerdem, sie haben ihn gebunden. Sie haben gesagt, wirft ihn ins Feuer. Was dann passiert ist, hören wir inshallah im zweiten Teil. Bismillah, wassalatu wassalam, ala rasulullah, amma ba'd. Liebe Geschwister, als sie ihn gepackt haben, auf ein Katapult gefesselt haben und ihn ins Feuer schmeißen wollten, da kam Jibril, Sayyidul Malaika, der Herr der Engel, der höchste der Stufen von den Engeln. Er ist derjenige, der die Offenbarung bringt. Jibril, der über 600 Flügel hat, der mit einem kleinen Teil, mit seinen Flügeln, die ganze Welt kaputt machen kann. Ganzes Volk zerstören, mit einem kleinen Teil, mit einem Schrei ein ganzes Volk auslöschen kann. Komm zu Ibrahim, sag, ja Ibrahim, alaka ilayya haja, sag, brauchst du etwas von mir? Sag, brauchst du etwas von mir? Kann ich dir irgendwie helfen? Schaut mal, der Engel ist gekommen, um ihm Dienstleistung zu geben. Brauchst du etwas von mir? Sag, fa'amma laka falah. Sag, von dir? Nein. Von dir nicht, aber von Allah? Ja. Er sagt, von ihm brauche ich. Er sagt, hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Er sagt, mir genügt Allah. Er ist mein, was für ein gewaltiger Sachwalter. Mir genügt Allah. Und als sie ihn reingeschmissen haben, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, da rettete Allah ihn aus dem Feuer. Darin sind wahrlich Zeichen für die Leute, die glauben. Sie wollten mit einer List gegen ihn vorgehen, doch da machten wir sie zu Unterlegenen. Subhanallah. Als er im Feuer gelandet ist, kam ein Sprecher. Er sagte, Ja Naru, sagt, O Feuer, Kuni bardan wa salaman li Ibrahim. Sagt, O Feuer, sei kalt, kühl. Ja, wenn die Gelehrten sagen, wenn er hier gestoppt hätte, sei kühl für Ibrahim, dann wäre Ibrahim an Kälte gestorben. In Feuer an Kälte gestorben? Geht. Allah subhanahu wa ta'ala kann alles machen. Ja, sagt in Feuer. Er sagt aber, kuni bardan wa salama. Ja, Frieden und Ruhe. Subhanallah. Und Unversehrtheit. Und die Gelehrten sagen, hätte hier gestoppt, hätte nicht gesagt für Ibrahim, dann wäre der ganze Feuer kühl und angenehm. Wir könnten Feuer anfassen ohne Probleme, noch bis heute. Da sagt er, Ibrahim. Ja, für Ibrahim. Und von Ibrahim ist nichts verbrannt, außer die Fessel, die sie ihn gefesselt haben. Subhanallah. Ja, und er ist im Feuer gelandet, hat das gehört und dann hat er gesagt, Allahu Akbar, hat Sujud gemacht. Und die Leute, die sind umherum, sagen, was ist damit? Was ist das? Das ist kein Mensch. Die drehen am Rad und der Vater sieht Ibrahim sich niederwerfen und Allah preisen. Er sagt, Ni'ma Rabbuki, ja Ibrahim. Er sagt, was für einen tollen Herrn hast du, ja Ibrahim. Der Vater, der ihn vorher noch getadelt hat, gesagt hat, wir werden dich steinigen, wenn du nicht damit aufhörst. Er sagt, du hast einen tollen Gott, ja Ibrahim, der lässt dich nicht im Stich. Subhanallah, aber trotzdem hat er nicht geglaubt. Was noch? Manche sagen, Ibrahim war Stunden im Feuer, manche sagen Tage, manche sagen Wochen, Subhanallah. Manche sagen, Allah Subhanallah hat ihm gebracht einen Garten vom Paradiesgarten und er hat da drin gegessen vom Paradies. Und manche sagen, seine Mutter hat das gesehen und hat sich gefreut, dass ihm nichts passiert ist. Und sagte, ja Ibrahim, frage deinen Herrn, dass ich auch zu dir rein darf. Und er hat gefragt und seine Mutter ist mit ihm geblieben, Subhanallah. Und selbst nach dieser Aktion, als sie dieses Riesenwunder gesehen haben, keiner ist gläubig geworden, außer Lot, der damals noch nicht entsandt wurde, sein Cousin, und seine Frau Sarah, die er dann später geheiratet hat. Trotz all diesen Sachen, ja, trotz dessen, haben sie nicht geglaubt. Und nachdem das Feuer dann entlöscht war, keiner hat sich mehr getraut, in die Nähe zu kommen. Ich habe gesagt, der Mann, denn ein Feuer kann ihn nicht töten. Ihr müsst von ihm aufpassen. Ihr müsst aufpassen für diese Leute, subhanallah. Was passiert? Das hat sich überall verbreitet, diese Geschichte. Ja, der Mann, dem das Feuer nichts anhaben kann, ist überall verbreitet. Bis diese Geschichte zum König, zum Pharaon, Nimrud gekommen ist. Hat jede Zeit hat sein Pharaon, subhanallah. Und zur Zeit von Ibrahim a.s. war der Pharaon Nimrud. Und er hat das gehört. Er sagt, bringt ihn zu mir. Bringt ihn zu mir. Und sie haben ihn zu ihm gebracht. Er sagt, bist du Ibrahim? Er sagt, ja, der das Feuer überlebt hat. Sagt, hast du einen anderen Herrn außer mich? Er sagt, ja, mein Herr und dein Herr, der Herr der Welten. Er sagt, was sagst du da? Der kommt damit nicht klar, weil der ist der Herr König und da kommt einer und redet ihn richtig stark. Er sagt, was sagst du da? Wer ist dein Herr? Dann sagt er, mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und der sterben lässt. Dann lacht er und sagt, ja, ich mache lebendig, ich lasse sterben. Bringt er zwei, was? Bringt er zwei Gefangene. Sagt er, du bist frei und den köpfe dir. Zack, sagt er, siehst du, den habe ich freigelassen, habe ich lebendig gemacht und den anderen habe ich getötet. Was macht Ibrahim? Guck mal seine Dawa. Wir sind immer noch bei Dawa. Was macht der? Er sieht diese Leute, der will nur ein bisschen Diskussion. Der will gar nicht die Wahrheit. Der will nicht über den Herrn von Ibrahim richtig wissen. Er will mit ihm nur diskutieren. Er will mit ihm. Doch Ibrahim, er sagt nicht zu ihm, ja nee, so habe ich das nicht gemeint. Du weißt doch, wie das gemeint ist mit Tod und Sterben und so. Er macht gar nicht. Er gibt ihm eine zweite Aufgabe. Direkt, er sagt zu ihm, Allah bringt die Sonne vom Osten. Siehst du die Sonne? Jeden Tag geht sie vom Osten auf. Ha? Jeden Tag geht sie vom Osten aus. Bringen sie doch vom Westen. Bringen sie vom Westen. Ha, was denkst du? Bring du sie mal vom Westen. Du denkst, du bist der Herr. Bringen sie vom Westen. Da war der platt gemacht. Der konnte nicht mehr. Er war in Schockzustand. Da hat er gemerkt, oh, trotzdem hat er nicht die Wahrheit angenommen. Subhanallah. Und Allah sagt, und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Allah leitet die Lügner nicht recht. Allah leitet diejenigen, die ungerecht sind, nicht recht. Allah leitet diejenigen, die die Wahrheit wissen und sie nicht akzeptieren. Er leitet sie nicht recht. Subhanallah. Diejenigen, die die Wahrheit verleugnen, die ungerecht sind, subhanallah, er leitet dieses Volk nicht recht. Aber trotzdem, subhanallah, Ibrahim a.s. bis zum letzten Atemzug hat er Da'wah gemacht. Und Ibrahim befiehlt seinen Söhnen, er und Jakob. Er sagt, oh meine Kinder, Allah hat euch die Religion auserwählt. Allah hat euch die Religion auserwählt. So sterbt nicht, außer als Muslime, außer als Gottergebene. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims verschmähen, außer jemand, der betört ist, außer jemand, der dumm ist, außer jemand, der Hinterwäldler ist, der zurückgeblieben ist. Wer wird das Glaubensbekenntnis von Ibrahim verschmähen, ablehnen? Was ist das Glaubensbekenntnis? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah, das Glaubensbekenntnis von Ibrahim, Allah hat ihn geehrt mit dieser Sache. Er hat das Glaubensbekenntnis von Ibrahim genannt. Wer wird diese Sache verschmähen? Subhanallah, er sagt, nur derjenige, der dumm und töricht ist, sagt, wir haben ihn ja bereits im Diesseits auserwählt und im Jenseits gehört er zu den Rechtschaffenen. Und am Schluss, Allah subhanahu befiehlt uns dann, er sagt, sprich, Allah hat die Wahrheit gesprochen. Er sagt, sprich, Allah hat die Wahrheit gesprochen. So folgt dem Glaubensbekenntnis von Ibrahim als Anhänger des rechten Glaubens. So folgt ihm. Folgt ihm in der Anbetung. Folgt ihm so. Betet Allah so, wie er Allah angebetet. Macht Da'wah so, wie er Da'wah gemacht hat. Ruft zu Allah so, wie er zu Allah gerufen hat. Subhanallah. Folgt ihm. Folgt Ibrahim in seinem Glaubensbekenntnis als Anhänger des rechten Glaubens, als Hanife. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Und er gehörte nicht zu den Mushrikin, die Allah etwas beigesehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns daraus eine Lehre ziehen lassen, auf dass wir sanft und milde erfahren lassen unseren Geschwistern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden verzeihen, uns vergeben und uns recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Hikma geben, uns Weisheit geben, uns Stärke und Verstand geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, mit uns selbst, mit unseren Familien und mit unseren Verwandten, mit unserer Umgebung richtig Da'wah zu machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kranken heilen. Meine lieben Geschwister, wir haben einen Bruder Khalid im Koma liegen und es wird heute Abend, sein Bruder hat uns Bescheid gesagt, es wird heute Abend darüber entscheiden, ob er noch weiterlebt oder nicht. Und ich bitte euch alle, dass wir Dua für diesen Bruder machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm das Beste ermöglichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, wenn das wenn die Heilung für ihn vorgeschrieben ist, ihm eine schnelle Heilung, gesunde Heilung geben. Und wenn der Tod für ihn vorgeschrieben ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala seinen Tod leicht machen und ihm vergeben und verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und verzeihen. Faqim salam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله